Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt? So vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. Allah hält zurück und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht.